ich hab keine Lust. Ich habe keine Lust, etwas zu kauen, denn ich hab keine Lust, es zu verdauen. Hab keine Lust, mich zu wiegen. Hab keine Lust, im Fett zu liegen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu riskieren. Hab keine Lust, vom Schnee zu gehen. Hab keine Lust, zu erfrieren. Ich hätte Lust mit Groß.